Warum killt sie mein Vibe? Meinen Vibe, meinen Vibe. Ich bin gut drauf, ich hab Zeit. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Häng im Studio, bin hyped. Ich bin hyped, ich bin hyped. Guck aufs Handy, doch sie schreit. Doch sie schreit, doch sie schreit. Warum killt sie mein Vibe? Meinen Vibe, meinen Vibe. Ich bin gut drauf, ich hab Zeit. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Häng im Studio, bin hyped. Ich bin hyped, ich bin hyped. Guck aufs Handy, doch sie schreit. Doch sie schreit. Warum killt sie mein Vibe? Häng im Studio, mach Beats, so wie Metro Boomin. Schreib paar Texte, denk zurück an meine Ghetto-Jugend. Denk an meine Homies, die zu früh gegangen sind. Sie brachten in die Schule immer ein paar Waffen mit. Ich bin hype, ich bin drauf, ich bin auf dem Film. Fühl den Vibe, Rap macht mich high, scheiß auf die Pillen. Synthie-Melodien, Dirty Drums und tiefe Bässe. Hater werden stumm, ich pumpe Beats in ihre Fresse. Immer noch kein Label-Deal, doch spiel das Game wie Playmobil. Mir folgen die A&Rs auf Twitter, jetzt mit Fake-Profil. Sie wollen mich stalken, denn ich bring den heißen Scheiß von morgen. Aber ich bin immer paar Schritte voraus in den weißen Jordans. This is NBA, shit, bustle everyday, hits. Mach die Pull-Ups, halt mich fit, bis ich im Cadillac sitz. Ich war viel zu lange broke, aber bald schon bin ich reich. Doch dann guck ich auf mein Phone. Warum killt sie mein Vibe? Meinen Vibe, meinen Vibe. Ich bin gut drauf, ich hab Zeit. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Häng im Studio, bin hyped. Ich bin hyped, ich bin hyped. Guck aufs Handy, doch sie schreit. Doch sie schreit, doch sie schreit. Warum killt sie mein Vibe? Meinen Vibe, meinen Vibe. Ich bin gut drauf, ich hab Zeit. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Häng im Studio, bin hyped. Ich bin hyped, ich bin hyped. Guck aufs Handy, doch sie schreit. Doch sie schreit, doch sie schreit. Warum killt sie mein Vibe?